Ihr Lieben, wie sich das gehört, Freitagnacht, wir sind da. Ich hoffe, ihr seid auch alle da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Offene Sendung heute Nacht und unser Bildtelefon ist stationiert heute Nacht in Bielefeld im PC69. Da piepst irgendjemand schon im Hintergrund. Ich sage euch noch meine Telefonnummer, wenn ihr mit mir reden wollt, über welches Thema auch immer. 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Es geht los mit Nicole und Nicole ist 31 Jahre alt. Ja, hallo Domian, Nicole hier. Du bist die Piepserin. Ja, scheiße, jetzt ist mein... Ah, jetzt ist dein Akku leer. Ja, jetzt ist mein Akku leer. Kannst du in einer halben Stunde nochmal? Ja, das können wir dann versuchen, okay. Oh Mann, das tut mir aber jetzt leid, wusste ich nicht. Okay. In einer halben Stunde? Ja, okay, Nicole. Entschuldige bitte. Tschüss. Tut mir sehr leid. Jetzt ist Tom dran und Tom ist 21 Jahre alt. Hallo. Ja, guten Tag. Tom. Hallo Domian. Ja. Mein Name ist übrigens Toni, das habe ich auch noch schon mal gesagt, aber ist ja egal eigentlich. Ja. Und zwar wollte ich über Autoschieberei mit dir reden. Wir sind heute, also wir sind vier Jungs, sind auf die Suche gegangen nach einem Auto, also haben recherchiert im Marktplatz, heißt die Zeitung. Und wollten halt ein Auto kaufen. Wir haben also eine kleine Firma seit kurzem, also was heißt Firma, wir machen Musik und haben ein bisschen Geld damit gemacht und wollten uns jetzt in ein Auto investieren. Mhm. Also in ein Auto investieren. Und jedenfalls sind wir halt losgezogen, um uns ein Auto anzuschauen. Es war ein Scorpio für 16.000 Mark. Gut, nun sind wir zu einem Autohändler gefahren und wollten halt das Auto anschauen, haben auch getan, haben es gekauft und ich fasse mich ein bisschen kurz. Und jedenfalls waren an diesem Auto keine Kennzeichen dran, keine neuen Kennzeichen und auch keine roten Kennzeichen, wie man immer von diesen Leuten halt mitbekommt, ja, oder die ersten Tage. Mhm. Aber der meinte halt, das sind die alten Kennzeichen hinter der Windschutzscheibe. Nun gut, jedenfalls wir, für die kurze Fahrt dachten wir uns, ist das auch egal, fahren. Und auf einmal halten uns die Polizei, halt die Polizei natürlich an, der Freund und Helfer, und hat halt gefragt, Papiere hin und her und gut. Anschließend haben die auch die Fahrzeuggestellnummer untersucht und so weiter und so weiter. Und stellt sich heraus, das Fahrzeug ist gestohlen. Wir, keine Ahnung, erstmal total geschockt, durften mit zur Wache kommen. Natürlich klargestellt, von wem wir das Auto hatten, hin und her. Und die Leute, die das also gekauft hatten, die wussten, die hatten es auch gekauft vorher und die haben es quasi nur weitergegeben, nachdem die das Fahrzeug kurz in Gebrauch genommen hatten. Ja, so und, ist das sehr oft, ne? Ja, richtig. Und die wussten halt auch nicht mehr, die wussten nicht von dem, die es gekauft haben, im Grunde genommen, weil irgendwie die Daten weg waren. Also die wussten nicht mehr genau, von wem das war und hatten keine Angaben. Was bedeutet das denn jetzt für dich oder für euch? Ja, das Problem ist, wir mussten halt auf die persönlichen Daten, wurden natürlich festgestellt und wir sollten uns jetzt, Montag sollen wir uns da melden nochmal und den Fall nochmal schildern. Unsere Aussage wird dann aufgenommen und keine Ahnung, dann wird das halt irgendwie dann gerichtlich gemacht, beziehungsweise man versucht dann auch die Verantwortlichen da zu... Ja gut, was ist denn jetzt mit dem Auto? Dürft ihr das behalten? Nee, nee, das ist also jetzt sequestriert worden. Also ja, ihr habt 16... Moment, Moment. Ja. Du sagst, ihr habt 16.000 Mark dafür bezahlt. Ja, richtig. Wo, aber wo das kriegt Fahrzeug ihr... Das Fahrzeug ist erstmal beschlagnahmt worden. Und wo sind die 16.000 Mark? Ja, fragen Sie mich nicht. Also die sind halt, wie gesagt, jetzt noch beim Käufer. Bei dem Verkäufer, genau, bei dem wir heute das Auto abgenommen haben. Und ja. Ja, wie geht das jetzt? Wie kriegt ihr euer Geld wieder? Ja, das weiß ich jetzt nicht. Wir sind also jetzt total ratlos. Wir haben also hier eine kleine Geburtstagsfete und die ist natürlich voll in die Hose gegangen. Freund, glaube ich, ja. 24 Jahre alt geworden und wir wissen jetzt erstmal nicht, was mit unserem Geld ist, was mit uns ist, was das strafrechtlich für uns bedeutet. Vielleicht weiß da irgendjemand in der Bevölkerung, der heute noch zuhört, irgendwas darüber. Also ich weiß es nicht, ich bin kein Jurist, deshalb kann ich dir da keine konkrete Auskunft geben. Aber es kann natürlich sein, dass der ein oder andere Zuschauer, Zuhörer von uns in ähnlicher Situation mal war und auch verwickelt wurde. Ja, das wäre wunderbar. Rufen wir jetzt einfach mal dazu auf, wer soll das schon mal erlebt hat und wer uns dazu eine klare Aussage machen kann, der rufe bitte jetzt bei uns an und dann, ihr bleibt vor den Apparaten und dann kriegt ihr da vielleicht eine Information. Ja. Ja. Hat die Polizei euch denn nicht aufgeklärt, wie das dann so geht und wie das weiterläuft? Ja, die meinten, wir müssen jetzt erstmal rauskriegen, was es überhaupt für Möglichkeiten für euch gibt, beziehungsweise was da gemacht werden kann, weil die hatten also unter diesen Umständen auch noch nicht diesen Fall, also hier in der Stadtpolizei halt hier, dass die mit so einem Fall zu tun hatten. Ja, aber die Rechtslage ist ja wahrscheinlich nicht sehr kompliziert. Ja, ja, ich weiß es also, wie gesagt, nicht. Also man hat es euch nicht gesagt? Keine Angaben gemacht. Also die haben sich relativ bedeckt gehalten. Ja. Die waren relativ cool und... Also ihr sucht jetzt nach jemandem, der darüber was erzählen kann. Ja. Und dann würde ich sagen, also wer mit solchen Dingen eine Erfahrung gemacht hat, der melde sich bitte unter 0180 5678. 111. Toni, alles klar? Ja, ich wollte halt nur sagen, dass ich noch nie auf einmal so viel Geld losgeworden bin. Ich hätte lieber verzockt oder so. Also. Ja, es ist jetzt die Frage, vielleicht kommt dir ja doch irgendwie an das Geld noch ran. Ja, gut. Vielleicht. Vielleicht okay. Erfahren wir es im Laufe dieser Sendung, okay? Okay. Tschüss. Ciao. Ciao, Mann. Jetzt ist Thomas am Telefon und der ist nicht nur am Telefon, sondern der ist auch am Bildtelefon. Thomas. Ja, hallo Domian. Hi, 28 Jahre alt. Ja, genau. Mein Thema heute ist Beziehungsstress. Aha. Und zwar... Was für ein ausgefallenes Thema. Ja, hat man mir auch schon gesagt, aber nun, was soll's. Es ist halt so. Erzähl mal. Problem ist folgendes. Ich bin jetzt seit 3 Monaten mit einem Mädel zusammen. Und ich habe echt 1 Monat lang echt hart um das Mädel gekämpft, damit ich mit ihr zusammengekommen bin. Mhm. Und weil ich habe ihr... Ja, ich habe sie mehr oder weniger ausgespannt. Aber sie war auch schon nicht mehr so glücklich mit ihrem Freund und halt jetzt sind wir zusammen. Und Problem ist folgendes, also sie hat so Ups and Downs, weißt du? Mal ist sie gut drauf und im gleichen Moment ist sie wieder schlecht drauf, ne? Und dann frage ich sie, oh Mann, was hast du? Oh, nichts. Was hat das mit mir zu tun? Nein, auch nicht. Und also in manchen Situationen weiß ich echt nicht, was ich machen soll, dann gehe ich halt lieber raus, weißt du? Gehe ich nach unten zu meinen Eltern oder Thomas, geh ins Badezimmer oder sonst was. Hast du den Eindruck, dass sie sich wirklich innerlich auch von ihrer alten Beziehung getrennt hat? Oder ist das noch nicht richtig verdaut? Ja, also richtig verdaut ist das noch nicht. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Wie lange war sie mit dem zusammen? 4 Jahre. 4 Jahre, das ist eine lange Zeit. 4 Jahre, das ist eine verdammt lange Zeit. Ja. Und das vergisst man so schnell auch nicht und darüber kommt man so schnell auch nicht hinweg. Nein, ich hatte das sowas Ähnliches vorher auch schon. Ich war mal 7 Jahre mit einem Mädel zusammen, habe mit der zusammen gewohnt und also ganz weg kommt man über so eine Sache nie. Ich bin derjenige, der große Verständnis für sowas. Hast du denn den Eindruck, dass es zwischen euch richtig stimmt, dass sie wirklich in dich verliebt ist, dass du richtig in sie verliebt bist? Also von meiner Seite aus bin ich sogar sehr davon überzeugt. Mhm. Und umgekehrt? Bei ihr bin ich mir manchmal nicht so sicher. Mhm. Also da habe ich doch manchmal ein paar Zweifel. Aber. Könnte es sein, dass sie vielleicht sogar die Entscheidung bereut, dass sie sich von ihrem alten Freund getrennt hat? Ach nee, ich glaube nicht, weil diese Situation, dass sie auf einem Absprung von ihm war, die hatte sie schon öfter. Mhm. Wenn du dir nicht so ganz sicher bist, was ihre Gefühle zu dir betrifft, warum fragst du sie da nicht? Ja, es ist halt so, dann kommt immer dieses Thema, ja, es gibt auch Dinge, die mir an dir nicht passen. Ich so, ja, mein Gott, ist ja kein Problem, man kann drüber reden. Mhm. Nur, ich weiß, dass sie deine Sendung regelmäßig guckt. Mhm. Und ich habe mir gedacht, dann greift die Situation mal am Schopfe, ja. wenn sie das jetzt so sieht, wenn ich mit jemandem darüber rede, ja. Weil ich habe schon oft mit einer guten Freundin darüber geredet. Sag mal Thomas, sie sagt, dass es Dinge an dir gibt, die ihr auch nicht so passen. Welche Dinge sind das denn? Ja, also es wirft mir manchmal große Rätsel auf. Also sie sagt zum Beispiel, dass ich mich nicht genug um sie kümmere, dabei versuche ich alles so gut wie möglich zu machen, dass es ihr so gut wie möglich geht. Mhm. Weil ich halt meistens nicht weiß, ist sie jetzt gut drauf oder ist sie jetzt schlecht drauf, weißt? Also das ist ein... Telefonierst du mit ihr? Das ist ein Kritikpunkt, dass du dich nicht genug um sie kümmerst. Was denn noch? Ja, dann gibt's noch so hier dieses übliche Thema, also der Sex in der Beziehung. Für mich ist das nicht das Wichtigste. Mhm. Das habe ich ihr immer gesagt, aber sie steht halt richtig da drauf und... Ist sie sexuell? Mein Gott, was soll ich da sagen? Ich bin halt mal der Typ, der sagt... Die sexuell nicht so zufrieden damit, oder wie mit dir? Ich glaube nicht, nein. Und warum nicht? Weil du zu wenig mit ihr schläfst? Ja, das glaube ich. Warum schläfst du zu wenig mit ihr? Wenn man frisch verliebt ist, dann hat man doch gar nichts anderes letztendlich im Sinn, als das ständig zu tun. Ja, ist schon richtig. Ja, das ist es ja auch gar nicht. Nur ist es manchmal so, ich hatte ein bisschen Stress mit der Arbeit und hier Stress. Und dann spiele ich auch Fußball und habe da auch ein paar kleine Probleme gehabt. Und nun komm mir nicht mit Fußball, vernachlässige nicht deine Freundin wegen des Fußballs. Also, Thomas, ich will ja schon sagen, dass ich das an deiner Stelle sehr ernst nehmen würde, wenn die Freundin sagt, ich fühle mich so ein bisschen vernachlässigt. Das würde ich verdammt ernst nehmen, vor allen Dingen in einer Phase der frischen Verliebtheit. Da sollten eigentlich bei dir wirklich auch alle Warnlampen leuchten. Kümmere dich mehr um die Frau und versuch auch erotisch und sexuell mehr auf sie einzugehen. Sonst ist das wahrscheinlich nicht von langer Dauer, eure Beziehung. Also ich habe jetzt... eventuell das Ziel, ja. Ich habe natürlich jetzt... Der Ausgang davon ist. Ja, also ich glaube, du läufst da Gefahr, im Moment das kaputt zu machen. Geh mir an die Frau ran, kümmere dich um die Frau. Wenn du sie wirklich liebst, du hast gerade gesagt, dass du wirklich sehr verliebt in sie bist, dann mach was. Krempel die Welt für diese Frau um, die ist es dann wert. Ja, würde ich auch sagen. Und ja, komm mir nicht noch einmal von wegen, ich muss Fußball spielen und habe keinen Bock auf Sex. Also, das will ich hier in dieser Sendung nicht hören. Wie heißt sie denn mit Vornamen? Wie heißt sie mit Vornamen? Iris. Iris, dann grüßen wir ganz herzlich. Sie ist heute Abend auch hier im PC. Ah ja, dann guckt sie jetzt nicht zu. Also kümmere dich um Iris, Thomas. Wenn du sie liebst und ich glaube, wenn du dich anstrengst, dann kommt ihr da beide auch gut aus den Socken. Okay? Ja, das glaube ich auch. Alles Gute, Thomas. Ich werd mein Bestes tun. Ja, ich bitte darum. Und grüße Iris herzlich. Ja, mach ich. Tschüss. Okay, danke. Tschüss. Fußball und kein Sex. Das darf doch nicht wahr sein. Jacqueline. Jacqueline ist dran. Hi. Ja, hallo. Wie alt ist Jacqueline? 20. Hey. Und ich hatte gestern auch schon angerufen zu deinem Thema. Es war leider zu spät. Dafür bist du jetzt dran. Ja. Ja, kein Bock auf Sex hatten wir gestern. Ja, genau. Ich habe absolut keinen Bock auf Sex seit einem Jahr. Und wenn ich Sex habe, breche ich danach, dusche mich ab, würde mir am liebsten die Haare abschneiden, also mich total verändern. Mhm. Das ist seit einem Jahr, sagst du? Ja, ich bin mit meinem Freund 4 Jahre zusammen. Und es ist jetzt erst seit einem Jahr, ja. Mhm. Wir reden auch immer danach drüber und ich weine total. Aber ich weiß nicht, woran es liegt, weil ich liebe den wirklich. Und jetzt zum Therapeuten zu gehen, traue ich mir nicht. Da schäme ich mich. Nun ist das ja kurios, dass das jetzt gerade seit einem Jahr so ist. Wie war denn dein Gefühl zur Sexualität vorher? Ja, wie so ein Kaninchen, ne? Wie ein Kaninchen, völlig entspannt. Und ja, 4-mal am Tag und wenn es geht im Aufzug, mal da, mal da. Und jetzt gar nicht mehr. Ich möchte mal Ruhe und lieber schlafen oder lieber Fernsehen. Genau ein Jahr ist das her, sagst du. Ja. Ungefähr. Ist irgendetwas vorgefallen? Irgendwas passiert? Nee. Deswegen es kam von heute auf morgen? Von heute auf morgen, ja. Mhm. Weil ich drehe mich um. Ich möchte auch nicht gestreichelt werden oder so. Mhm. Ich möchte einfach nur mal Ruhe. Mhm. Obwohl er es halt lieb meint, ne? Aber ich werde da so richtig böse bei. Das ist für ihn ja auch eine grauenhafte Situation, ne? Ja, er denkt halt, ich liebe ihn nicht mehr, obwohl das total mein Traummann ist. Und ja, und du kannst es ja auch gar nicht erklären, ne, was damit nee, also mit ich schlaf, los ist. Wenn ich mit ihm schlafe, schlafe ich nur für ihn, halt mit ihm. Und dann gibt es trotzdem solche Reaktionen bei dir, dass du brichst danach? Ja, ich breche immer. Ständig, wenn ich weiß, okay, ich müsste halt mal wieder mit ihm schlafen, ich esse schon gar nichts mehr davor. Na gut, und wenn ich, wie geht das denn dann? Dann schläfst du mit deinem Freund und dann gehst du danach aufs Klo und brichst? Ja, genau. Und er kriegt es halt mit. Und er kriegt es mit? Ja. Das ist nun wahrlich dann kein Kompliment für ihn. Nee, aber wir wissen halt nicht, was wir machen sollen, weil er steht mir auch total bei und der ist total einfühlsam und spricht mit mir darüber. Wie viel Mal in der Woche lässt du es dann über dich ergehen? So muss man es ja ausdrücken. Alle 2 Wochen. Alle 2 Wochen einmal? Ja. Und das macht er dann auch noch? Wundert mich aber auch, dass er das dann will. Ja, ich spiele es halt, schätze ich mal, so gut, dass er es nicht mitkriegt. Na gut, aber wenn du sagst, er kriegt es mit, wenn du brichst. Danach, oder? Ja, und ich sag halt immer, ja, das ist vom Essen oder ich hatte eh schon den ganzen Tag Kopfweh oder... Sagst du ihm das denn so ganz klar, dass du keine Lust auf Sexualität mehr hast? Oder lavierst du da auch ein bisschen rum? Manchmal sage ich total, nimm die Hände weg oder es passiert was. Hast du es ihm so klar schon mal erklärt, wie du es mir jetzt erklärt hast? Ja, genau so. Oder ich sage, bitte lass mich los oder ich trenne mich von dir. Also was mich ganz, ganz ratlos macht, Jacqueline, ist, dass du vorher ein entspanntes, normales Verhältnis hattest und dann schlagartig es sich verändert hat. Mich völlig ratlos und da werde ich jetzt im Rahmen dieses kleinen Gespräches hier auch mit Sicherheit keine Idee haben, außer der Idee, dass du zum Therapeuten gehen musst. Ja, und da schäme ich mich halt. Aber warum denn? Ich weiß nicht. Okay, wir beide, wir hören uns nur. Ich sehe dich, aber du mich nicht. Mhm. Und das finde ich total toll, dass du mich nicht siehst, weil mich sieht man es auch und das sieht man mir nicht an. Das glaube ich, ja. Ich bin total lustig und... Ja. Aber nun erklär mir bitte mal... warum du dich beim Therapeuten schämst. Schämst du dich beim Arzt, wenn du irgendwie zu einer Untersuchung gehst? Nee, aber der Therapeut, der will dann halt zu viel von mir wissen und... Hast du denn irgendwas zu verbergen? Nee, aber... Oder gibt es irgendwas, was dir sehr peinlich ist, worüber du gar nicht reden möchtest? Nö, eigentlich nicht. Ich bin auch nicht hässlich, würde ich sagen. Ich würde auch andere Männer kriegen, aber ich will nicht. Weil er hat vielleicht gedacht, dass ich ihn nicht mal lieb und vielleicht mal auf einen anderen Mann Lust hätte, aber das ekelt mich ja noch mehr. Also die, das, darüber haben wir gestern ja auch viel gesprochen, also die Sexualität mit dir selbst funktioniert auch nicht, du onanierst auch nicht. Nee. Auch nicht, gar nichts. Nee. Jetzt sind wir auch von dem Therapeuten weggekommen. Du musst mir erklären, warum du dich vor dem schämst. Ich weiß es nicht, weil ich könnte mich jetzt nicht vor denen da hinsetzen und das so erzählen, wie ich es jetzt halt dir erzähle. Warum nicht? Ich weiß nicht, der guckt mir in den Augen und ich glaube, da fange ich, da könnte ich gar nichts sagen, da komme ich mir vor wie auf einem Präsentierteller. Aber Jacqueline, das ist doch der Job eines Therapeuten, sich ja, das anzuhören. Ja, aber ich weiß halt nicht. Das ist genauso eine Dienstleistung wie die ärztliche Therapie. Wenn du beim Arzt bist und der dir, weiß ich, irgendeine Wunde näht und der Therapeut beschäftigt sich halt mit deiner Seele, mit deiner Psyche. Ja, aber... Ich kann es probieren, aber ich weiß, wenn ich vor der Tür stehe, dass ich wieder mich umdrehe und lieber wieder nach Hause gehe. Ja gut, was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass über kurz oder lang deine Beziehung kaputt gehen wird. Ja, das ist es halt und das tut mir total weh, weil... Ja, also musst du auch irgendetwas unternehmen. Nur häng nicht lasch in der Ecke rum und bejammer den Zustand, sondern tu was auch. Du hast überhaupt nichts zu verlieren, lieber Gott. Spring ein wenig über deinen eigenen Schatten und dann ist es gut. Es gibt nur wirklich schlimme Überwindungen, die man... zu denen man sich zwingen muss. Ja, okay, ich probiere es halt mal. Aber wie finde ich raus, dass der Therapeut gut ist? Ja, das ist ein Problem, da gebe ich dir recht. Das ist genau wie bei Ärzten. Es gibt solche und solche. Ja, genau. Vielleicht solltest du jetzt mit meiner Psychologin noch ein paar Worte sprechen. Ja. Die kann dir so ein paar Kriterien vielleicht nennen, ne, wie man einen guten Therapeuten erkennt. Ja, okay. Du musst letztendlich mit dem gut klarkommen. Oder such dir eine Frau, wenn du dich von einer Frau nicht so schämst. Bestimmt nicht. Ist egal. Ja, ist egal eigentlich. Jacqueline, leg auf und du wirst gleich von der Elke nochmal angerufen. Ja, okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Peter und Peter ist 30 Jahre alt. Ja, hallo Domian, hörst du mich? Wunderbar. Ja, super. Ja. Ich habe mal eine Geschichte für dich und ich sag direkt, die ist also absolut wahr, auch wenn sie sich gleich etwas verrückt anhören wird. Mhm. Ich habe vor 3 Jahren ein Buch gelesen, da ging es um Folgendes, dass ein Mann eine Frau kennengelernt hat und er hat es geschafft, dass diese Frau sich in ihn verliebt. Und diese Verliebtheit, die hat er ausgenutzt, in der er immer Dinge von dieser Frau verlangt hat, sie sollte sich tätowieren, diverse Sexpraktiken machen, ja, bis es der Frau zu bunt wurde. Mhm. Dann hat sie das Ganze beendet. Er hat sie wieder umgebogen, dass sie sich wieder in ihn verliebt hat. Und wenn sie sich verliebt hatte, dann hat er sie verlassen. Dann hat er sie wieder zurückgeholt. Also er hat total mit ihr gespielt, bis sie richtig hörig von ihm war. Wir reden jetzt immer noch über den Inhalt eines Buches. Das ist noch das Buch. Mhm. Sie war so total hörig von ihm und hat alles gemacht, was er wollte. Mhm. Und da habe ich mir so bei dem Buch gedacht, das ist ja absoluter Schwachsinn. So blöd kann keine Frau sein. Mhm. Ja, dann habe ich irgendwann eine Frau kennengelernt und habe mir gedacht, das probierst du mal aus. Mhm. Und dann habe ich dieses Spielchen mit dieser Frau gespielt. Das heißt, zunächst kannte sie mich nicht und ich muss sagen, ich habe also die Fähigkeit oder die Ahnung zu fühlen, was ein anderer gerne hören möchte. Mhm. So den schwachen Punkt eines anderen, den habe ich unheimlich schnell in der Ahnung. Mhm. Ja, und dann hat diese Frau sich in mich verliebt. Ja, dann habe ich sie sitzen lassen. Mhm. Dann hat sie mich also angerufen, ja, von wegen... Also gezielt alles. Du hast, das so lanciert, dass sie sich in dich verliebt. Ja, ja, das baute sich so langsam auf. Und du hast dir vorher überlegt, wenn es soweit ist, dann lasse ich die sitzen. Ja, das baute sich so langsam auf. Am Anfang war das gar nicht bewusst, dass ich jetzt gedacht habe, so, die soll sich jetzt in mich verlieben. Mhm. Das baute sich über Sympathie, nett finden, über lange Telefonate so auf, bis sie mir irgendwann gestand, sie hat sich verliebt. Mhm. Ne, habe ich gesagt, das ist es nicht, das will ich nicht. Mhm. Hab sie dann 2-3 Mal versetzt, dann rief sie wieder an und das gefiel mir dann auch nicht, dass sie die Schnauze voll hatte. Mhm. Und so habe ich das Spielchen immer weiter gespielt. Mhm. Bis sie also auch ihren Willen aufgegeben hat und gesagt hat, okay, ich tu und mach alles, was du willst, nur komm halt zu mir. Wie lange spielst du mit dieser Frau schon? Ach, das ging nur 4 Monate. Mhm. Also im Moment ist das nicht mehr aktuell. Nee, das war die erste von vielen, die danach kam. Wie hieß das Buch eigentlich? Den Titel weiß ich nicht mehr, es ist 3 Jahre her. Mhm. So, dann hast du 4 Monate, das war dein erstes Versuchskaninchen, sage ich jetzt mal so, hast du mit der Frau gespielt und hast sie hörig gemacht. Ja, sie hat sich dann auch tätowieren lassen. Ja, was war das Extremste, was sie für dich gemacht hat? Sie ist für ein Wochenende aus Amerika runtergeflogen gekommen. Nur für dich? Nur für mich. Und du hast innerlich gegrinst und gedacht, ist die bescheuert? Nee, gar nicht. Nee? Nee, gar nicht. Aber wenn ich dann hier war, habe ich gedacht, nee, da gehst du gar nicht hin. Mhm. Weil ich muss sagen, ich bin absolut glücklich verheiratet. Achso, du bist verheiratet? Ja. Und hast sie aus Amerika kommen lassen? Ja, sie wollte. Und ihr wolltet euch irgendwo treffen? Mhm. Hier in Deutschland. Und du bist nicht hingegangen? Obwohl das alles klar verabredet war? Ja, richtig. Hast du von der Frau dann nochmal was gehört? Ja, ja, sie rief dann an und machte mich zur Sau. Mhm. Und dann habe ich das alles total umgedreht, von wegen wäre ja ihre Schuld. Mhm. Und konnte ihr das auch erklären, dass sie hinterher geglaubt hat. Mhm. Also ich muss sagen, ich bin rhetorisch so gut drauf, ich erkläre dir schon, dass ein Apfelbaum ein Birnbaum ist, selbst wenn du davor stehst. Ich merke schon, dass du rhetorisch grandios bist. wie viele Frauen sind jetzt schon dein Opfer geworden? Opfer, das ist ja das Eigenartige. Die sind irgendwann sogar noch dankbar. Warum dankbar? Weil die sich hinterher plötzlich wieder als Frau gefühlt haben. Was ist das für ein Bullshit, den du mir da erzählst? Ja, das was ist das für ein Bullshit? Und was bist du für ein Arschloch, Mensch? Ja. Wie kannst du denn so mit den Menschen umgehen? Ja, ich verstehe. Du kannst das selbst so nicht erklären. Ach, erzähl mir doch nichts. Nein. Weißt du, das baut sich langsam Wir wünschen auf. Dir alle so ein Unglück an den Hals, dass du am eigenen Leib das mal erfährst, was es bedeutet, wenn man so mit den Gefühlen eines Menschen umgeht. Ich weiß das selber. Welcher Teufel reitet dich denn da so, das zu machen, Mensch? Ich weiß es nicht. Ich weiß das es nicht. Das baut sich so langsam aus. Quatsch. Nein, sag mal, also nochmal, wie viele Frauen waren es? Vier Stück bisher? Ja, ja. Vier. Und du bist parallel dazu glücklich verheiratet, sagst du. Und du kommst nicht in die Versuchung, das mit deiner Frau auch zu machen, sowas. Nein, absolut nicht. Überhaupt nicht. Du musst dich ja abgrundtief unwohl und gelangweilt fühlen in deiner Beziehung, dass du so etwas nötig hast zu tun. Oder du bist ganz einfach ein böser Mensch. Ich muss sagen, ich habe aber auch nie mit den vier Frauen irgendwo geschlafen. Aber das gehört wahrscheinlich zu deiner Strategie dazu, ne? Ja. Dass du sie so heiß machst und die armen Dinger letztendlich vollkommen mürbe werden. Oder? Ja, das Verrückte ist, wenn ich sie zum Beispiel jetzt die letzte, die habe ich kennengelernt und ich habe ihr am Anfang gesagt, verlieb dich bloß nicht in mich, ich tue dir weh. Mhm. Ich weiß, wohin das führt. Ich schaffe das nicht, so eine Beziehung, das ist nichts für mich. Da fühlte sie sich noch angespornt. Ja, aber du hast doch den ersten Schritt gemacht. Du fädelst diese ganzen Sachen doch immer ein. Weißt deine Frau davon? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, Gottes Willen. Also das kommt ja auch noch hinzu, ne? Dass du, wenn auch nicht direkt tatkräftig, aber du gehst ja, letztendlich gehst du ja auch noch fremd. Auch wenn du nicht mit den Frauen schläfst, aber ja, das ist ja alles. Gut, im Kopf, es kommen schon Intimitäten vom Streicheln oder so, das kommt schon mal. Du hast diese Frauen noch nie geküsst? Doch, geküsst schon. Ja, also. Bist du sonst in deinem Leben oder früher auch schon so drauf gewesen? Nein, überhaupt nicht. Du inspiriert durch das Buch? Ja. Kommst du denn selbst nicht ins Grübeln und wertest sehr abfällig über dich selbst auch? Ja, ich fühle mich manchmal nicht glücklich in meiner Haut, das muss ich ja sagen. Na, glücklich ist nicht glücklich, ist ja noch sehr, sehr vorteilhaft ausgedrückt. Ja, es macht keinen Spaß, über sich selber so ein hartes Urteil zu fällen, wie du es jetzt getan hast. Ja, aber wundert dich das denn? Ja, sicher wundert mich das. Weil dass ich so über dich urteile? Nein. Du hast ja recht mit dem. Hast du mit irgendjemandem anderen mal darüber geredet oder ist nee, das dein Geheimnis bisher? Das ist mein Geheimnis. Warum hast du es mir jetzt hier erzählt? Ja, ich sag mal, irgendeiner, wenn du mir jetzt mal so hart die Meinung gesagt hast, vielleicht höre ich dann jetzt mal auf mit der Nummer 5. Gibt es im Moment eine Nummer 5? Ja. Du bist wieder zugange, oder wie? Mhm. Wie weit bist du schon gegangen? Ja, sie hat sich jetzt tätowieren lassen. Also damit hast du es aber, ne, mit dem Tätowieren. Ja, das kam in dem Buch vor. Mhm. Das war so eine prägnante Stelle, wo ich gedacht habe, mein Gott, so verrückt kann doch niemand sein, weil ich selber Tätowierung überhaupt nicht mag. Mhm. Eine Frau ist extra für dich aus den USA hierher gereist und ja, du hast sie dann auffliegen lassen. Die Frauen tätowieren sich. Sag mir bitte noch ein Beispiel, was die Frauen für dich tun. Ja, Telefonsex, quer durch Deutschland reisen. Also die geben auch sehr viel Geld für dich aus. Ja. Mhm. Ja. Obwohl ich auch vieles mitfinanziere dann. Also es ist jetzt nicht, dass ich will, dass die irgendwelche finanziellen Verluste haben. Mhm. Also Peter, das Urteil ist völlig klar, das habe ich dir gerade gesagt. Das ist ein ganz mieser Charakterzug, nach meinem Geschmack, was du da machst. Und ja, ich würde an deiner Stelle ins tiefe Grübeln kommen, warum ich, sprich jetzt du, warum du sowas tust überhaupt. Ja, ich weiß es nicht, warum ich das mache. Ja, ich bin jetzt nicht dein Psychoanalytiker. Also, wahrscheinlich ist da... Hallo Peter? Ja, ja. Jetzt klingeln alle Telefone. Wir sind aber im Prinzip auch durch. Du hast meine Meinung gehört. Ich hoffe, dass du die Finger jetzt lässt von Frau Nummer 5. Ja, hoffe ich auch. Wenn die da jetzt gerade anruft, dann sag ihr, dass du sie nie wieder sehen wirst. Ja, vielleicht mag es das sein. Okay. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Ja, ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Jetzt kommt Julia. Und Julia ist 24 Jahre alt. Und Julia kommt wieder über das Bildtelefon. Ja, hallo Jürgen. Julia, was hast du für eine Frisur? Das kann ich gar nicht richtig sehen. Gar keine, ne? Eine Frisur habe ich nicht. Ich habe eigentlich gar keine Haare. Aber da ist in der Mitte irgend so ein Pünktchen. Was ist das? Ja, da ist ein Tattoo auf dem Kopf. Ein Tattoo. Und was stellt das Tattoo dar? Das ist ein Tribal und es hat eine ziemlich intime Bedeutung, die ich jetzt gar nicht so nennen will. Ja. Was ist der Grund? Aber das ist auch nicht mein Thema. Nein. Mein Thema ist eigentlich, dass ich das erste Mal wirklich in eine Frau verliebt bin. Und zwar war mir eigentlich schon immer klar, dass ich bi bin. Ja. Und habe bis jetzt eigentlich auch nur irgendwie Sex mit Frauen gehabt. Na, immerhin. Auch mit Männern. Immerhin. Ja, aber jetzt ist das erste Mal, dass ich halt eine Frau habe, in die ich auch wirklich verliebt bin. Seit wann? Also verliebt eigentlich schon seit irgendwann einem Jahr. Aha. Also ich habe sie kennengelernt, sie wurde mir irgendwann vorgestellt und da hat es dann geknallt. Nur sie lebte zu der Zeit noch in einer festen Beziehung und ist sie denn lesbisch? Ja. Nee, sie ist auch bi. Sie ist auch bi und sie lebte in einer Beziehung mit einem Mann. Ja, genau. Und von daher war es für mich eigentlich, dass ich gesagt habe, na gut, da mischt man sich nicht ein. So konnte sie aber nie vergessen, habe sie halt auch fast jedes Wochenende gesehen. Julia, Julia, ich muss dich mal unterbrechen. Wir sind natürlich alle scharf, dich noch besser zu sehen. Rücke doch mal ein bisschen weiter nach rechts. Ja, so ist das, sehr schön. Wunderbar, jetzt bist du ganz mittig im Bild. Ja. Sie hat aber jetzt sich auch getrennt von ihrem Freund. Ja, genau. Seid ihr denn jetzt richtig ein Paar zusammen, ihr beiden? Ja, seit 2 Wochen. Seit 2 Wochen. Und du erlebst, und du erlebst den Himmel auf Erden, oder was? Sozusagen, ja. Ich meine, es ist natürlich nicht ganz ohne Probleme, weil ich muss dazu sagen, ich komme aus Paderborn und ich glaube, auch dir wird Paderborn was sagen. Ja, ich habe üble Erfahrungen in Paderborn, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Und auch die üblen Erfahrungen erlebe ich in Paderborn. Ja, das glaube ich. Und, vor allen Dingen auch, wie du aussiehst, ne? Ja, genau. Ein Mann, das ist halt ein anderer Punkt. Ja. Schon allein dadurch hat man es schwer, aber... ja, die Tatsache so, meine Mutter weiß es nicht, meine Geschwister wissen es nicht, meine Arbeitskollegen wissen es nicht. Spätestens jetzt werden sie es wissen. Ja, das ist jetzt so mein Outie. Ja, finde ich gut. Ja, sehr, sehr mutig. Ja, weil der Punkt ist halt einfach der, also gerade wenn man so verliebt ist, will man es ja auch irgendwie jedem mitteilen. Die ganze Welt soll es wissen. Genau. Ja. Ich habe halt einfach keine Lust drauf, es irgendwie so heimlich zu machen. Ja. Also ich bin wirklich verliebt in diese Frau bis über beide Ohren. Das ist meine totale Traumfrau und es sollen ruhig alle wissen. Julia, schockt doch mal die Spießer in Paderborn morgen und geht ganz eng umschlungen und euch knutschend durch die Paderborner Innenstadt. Ja, nichts lieber als das. Ja, ist doch wunderbar. Ich höre auch gerne so glückliche Geschichten hier. Ich bekomme ja oft sehr traurige Dinge hier zu hören. Ist es denn jetzt zu deiner Identität, habe ich noch eine Frage. Würdest du dich weiter als eine bisexuelle Frau bezeichnen oder pendeln? Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Also die Jungs findest du nach wie vor auch anziehend? Also wenn diese Frau momentan halt einfach überwiegt, kann ich nicht ausschließen, halt, dass irgendwann ein Mann kommt, wo ich sage, boah. Nur dass halt Sex mit Männern halt auch was ganz anderes ist als mit Frauen. Ja. Und wenn man verliebt ist, natürlich noch anders. Ja, klar. Und von daher würde ich mich weiterhin als bi bezeichnen, doch. Ja. Was machst du beruflich in Paderborn? Ich bin Textilmaschinenführerin, Schwerpunkt Textiltechnik. Ja. Kriegst du denn in der Firma nicht auch Schwierigkeiten, so aufgrund deines Outfits? Bis jetzt waren sie relativ tolerant. Mhm. Ja, wie soll ich das sagen? Also sie finden es nicht gerade toll, aber sie tolerieren es. Mhm. Also sie leben damit. Also zur Information, nicht, dass die Republik jetzt rätselt, was hat der gegen Paderborn? Ich habe wirklich in Paderborn eine ganz üble Erfahrung gemacht mit sehr braven Paderborner Bürgern in einer Talkshow. Da ging es um Homosexualität und Kirche. Und ich bin fast gelyncht worden, als ich da rausging. Wenn ich keine Bodyguards gehabt hätte, wäre es übel ausgegangen. Ist übel ausgegangen. Ja, also ich meine, ich denke, du kannst dir vorstellen, wie es ist in Paderborn. Ja, das kann ich seitdem mir vorstellen. Meine Liebe, ihr wohnt aber nicht zusammen noch nicht, ne? Das ist auch nicht geplant. Nein, um Gottes Willen, nein. Ist sie denn heute Abend mit in Bielefeld? Ja, sie ist auch da, genau. Dann wünsche ich euch einen sehr schönen Abend. Feiert und genießt eure Liebe. Ja. Und seid, wie ihr seid, eben auch in Paderborn. Werden wir. Schönen Gruß an das Mädel. Tschüss, Julia, ja. Ciao. Okay, tschüss. Tschüss, tschüss. So, fast auf die Sekunde. 1.30 Uhr und 50 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Freunde, es geht weiter. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht offen, freie Themen, freie Show und ihr könnt hier ganz einfach anrufen bei mir, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Und bevor es weitergeht, gibt es jetzt endlich mal wieder, viele haben das schon vermisst, eine Domian-Postecke. Und wir fangen mit diesem Fax an. Hallo Domian, ich möchte dir ein riesiges Kompliment für deine Sendung mit dem Thema Paradiesvögel aussprechen. Die war meiner Meinung nach neben vielen anderen die mit Abstand beste Sendung in diesem Jahr. Deinen Spaß an dieser Sendung hat man dir angemerkt und du hast ihn hervorragend auf dein Publikum übertragen. Das schreibt Jens Losen aus Klotten an der Mosel. Vielen Dank, Jens. Ja, ganz andere Auffassung ist hier diese Schreiberin. Sie schreibt, hallo Domian, ich möchte mich kurz fassen und sofort auf den Punkt kommen. Ich finde deine Sendung nicht ausstrahlungswürdig, denn du bist einfach ordinär. Der WDR sollte dieses Geld sparen. Gezeichnet Doris Franz Sack. Sie heißt so, Doris Franz Sack aus Nordrhein-Westfalen, sogar mit einem ganz kleinen Passbild, eine gestrenge Dame mit Schlips und Kragen. Doris Franzack. Hallo Domian, ich bin wahnsinnig in dich verliebt. Hättest du Lust, mich kennenzulernen? Nein. Hallo Jürgen, zum Thema Haare, deine Haare. Bitte schneide sie noch kürzer. Geile Sendung, weiter so. Dein treuer Fan Jens. Ja, und dann was ganz Ernstes, was ich euch gerne vorlesen möchte, um euch auch zu zeigen, was wir hier so alles bekommen und welche Meinungen es so gibt. Es gibt ja die hanebüchensten Dinge. Dazu zähle ich auch Folgendes. Sehr geehrter Herr Domian, schreibt ein anonymer Mensch, die liebe ich immer besonders, wenn die anonym schreiben. Sehr geehrter Herr Domian, bitte halten Sie sich demnächst beim Thema AIDS zurück. Ich finde es unerträglich, dass Sie ständig auf die sogenannten Risiken hinweisen. Mit keiner Krankheit wird so hysterisch umgegangen wie mit dieser. Sie hetzen die Leute auf und verbreiten nur Unsicherheit, hochachtungsvoll. Also das ist so krass, dass ich gar nicht gewillt bin, da ernsthaft darauf zu reagieren, in Anbetracht der vielen, vielen, vielen, vielen tausend Menschen, die alljährlich an den Folgen von AIDS sterben, ist so etwas eigentlich nur Hirnschiss. Und die einzige Reaktion darauf ist, glaube ich, diese hier. Und Franco aus Marl. Franco aus Marl, 30 Jahre alt, schreibt: Lieber Domian, ich bin stockhetero. Ausrufungszeichen, ehrlich, Ausrufungszeichen, hatte noch nie etwas mit Männern. Aber neulich habe ich mich dabei erwischt, dass ich beim Sex mit meiner tollen Freundin an dich gedacht habe. Was meinst du, wie ich das einordnen soll? Also lieber Franco, entscheidend ist ja, was du gedacht hast und wie du an mich gedacht hast. Also mir passiert es manchmal auch beim Sex mit meiner tollen Freundin, dass ich an Roman Herzog denke oder an Helmut Kohl. Aber ich mache das dann nur, um nicht zu früh zu kommen. Also das müssen wir hier erstmal abklären, was da im Hintergrund los ist, in der Seele, im Geist. Ende der Postecke. Und jetzt geht es weiter mit Elfi. Und Elfi ist 19 Jahre alt. Elif, glaube ich, ne? Ist der Name? Ja, Elif. Elif. Genau, hallo nicht Domian. Elif. Entschuldigung. Macht nichts, kein Problem. Dein Thema. Mein Thema. Also es geht sich um meinen Freund. Er ist Türke, er ist 25 Jahre alt und hat einen super geilen Beruf und ist eigentlich von Natur aus, also vom Charakter her, total lieb. Ist ein ganz schüchterner, ruhiger Typ. Und so war er auch, als wir uns kennengelernt haben. Wir sind mittlerweile 1,5 Jahre zusammen. Und jetzt die ersten 6 Monate, die waren Himmel auf Erden. Und jetzt die letzten 6 Monate, kann ich sagen, Hölle auf Erden. Also es ging so weit, dass er angefangen hat zu zocken. Zu spielen, ja. So um Geld. Und es gibt hier in meiner Stadt sehr viele türkische Kaffeehäuser, wo die Männer hingehen können. Und da wird halt nach Schluss, wo die Geschäfte schließen, wird da gezockt. Und ja, er hat sehr viel Schulden gemacht, überall. Und ja, wie sich das jetzt auf unsere Beziehung auswirkt, kann ich nur so erklären, dass er aggressiver geworden ist und er ist auch handgreiflich geworden manchmal, obwohl ich habe nichts dazu beigetragen, also dass er handgreiflich wird oder ihn provoziert oder sonst noch. Wie handgreiflich wird er denn? Also, ja, richtig prügeln halt. Und er prügelt dich richtig? Ja, aber das kommt sehr selten vor eigentlich, also nicht so oft. Na gut, aber es kommt vor. Ja, es kommt vor. Es kommt einmal im Monat vor? Nein. Weniger? Also jetzt in den 1,5 Jahren kam es, so kann man mit der Hand zählen, 5-6 Mal vor. Naja, nur immerhin, in 1,5 Jahren. Was ich gerade fragen wollte, wie hoch ist er verschuldet? Bis zu 55.000 Mark, so nach meiner Information, vielleicht auch mehr. Ja, und ich versuche auf ihn zuzugehen und ich versuche alle Mittel. Also ich habe mit meinen ganzen Freunden darüber geredet, die wissen auch Bescheid. Und die meinen nur, mach Schluss. Aber das hat auch keinen Sinn, weil ich schaff das nicht, Domian. Ich habe das so oft versucht. Ich habe gesagt, nein, das ist, also mein Herz sagt ja, also du liebst ihn, du kannst ihn nicht loslassen. Und mein Kopf sagt, realistisch denken, Elif, kritisch sein, Schluss. Und ich bin mir auch ganz sicher, also... Also du meinst, dass es da ganz klar einen Zusammenhang gibt zwischen der Verschuldung, dass ihn das so durcheinander gebracht hat, dass du quasi darunter leiden musst. Auf jeden Fall, er leidet auch selbst drunter. Also er geht nicht mehr mit mir aus, weil da meint er dann so, kommt er mit dem Argument so von wegen, ja, ich habe Komplexe und dies und das. Weil seine ganzen Freunde, die haben sich mittlerweile irgendwie selbstständig gemacht, die fahren alle einen dicken BMW und bla und ja, und die arbeiten alle auch in einer selben Firma und ja, halt. Wenn er dich denn nicht schlägt, was ja nicht so oft vorkommt, wie du sagst, aber immerhin 5 Mal vielleicht auch schon vorgekommen ist, wie geht er denn dann mit dir um? Gibt es denn überhaupt noch Zärtlichkeiten? Doch, Zärtlichkeiten gibt es schon. Aber nur dann, wenn ich ihn rausschmeiße und nach einer Woche er ankommt und halt sagt, Schatz, ich kann nicht ohne dich. Wenn du mich also verlässt, dann bringe ich mich um. Das ist meine letzte Hoffnung. Erst nachdem du aufgetreten bist und quasi ihm die Kante gezeigt hast. Genau. Ja. Schlaft ihr miteinander noch? Ja. Ja. Mindestens einmal die Woche. Bitte? Mindestens einmal die Woche, ja. Also was mich natürlich gerade schon wieder sehr auf 180 gebracht hat, ist diese Brutalität, von der du erzählt hast. Und wenn es nur in Anführungszeichen 5 Mal in einem Jahr war, sind das 5 Mal zu viel. Ja, da hast du recht, sogar ein Klatsch ist zu viel. Das weiß ich auch. Das ist klar, aber ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich kann nicht sagen, also wenn ich jetzt, ich bin selbst Türkin und wenn das jetzt eine deutsche Freundin von ihm wäre, also wenn er mit einer deutschen Beziehung hätte, die hätte klipp und klar gesagt, oder sollten sonst noch eine Nationalität, ich weiß nicht halt, die hätten sofort gesagt, klipp und klar, Schluss, aus, ich lasse mir das nicht gefallen. Ja, das ist leider auch nicht immer so der Fall bei Deutschen, aber ja, egal. Also ich meine jetzt, ich will jetzt kein Urteil fällen, aber wie öfters kommt das so vor. Aber bei mir ist es halt, ich wohne alleine und meine Eltern, die sind, wie soll ich sagen, also zu den, im Gegensatz zu den anderen Türken, die hier wohnen, sehr modern. Ich durfte alles zu Hause und ich darf auch alleine wohnen. Meine Eltern finanzieren mir das auch teils. Ich darf auch in Diskotheken kurz Röcke anziehen, diesen Tag. Und das ist auch ein Problem, wieso er eigentlich handgreiflich wird. Warum? Verstehe ich nicht. Ich darf nicht in Diskotheken gehen, ich darf nicht alleine ausgehen. Und wenn er mich dabei erwischt, wenn ich mit einem Kumpel oder so rede, dann gibt es voll Ärger. Aber er flirtet selber auch gerne, das muss ich zugeben, wirklich. Also er ist ein Macho? Ja. Er lässt alles raushängen, er nimmt sich auch alles raus. Und du hast im Prinzip nur zu funktionieren. Genau, genau. Du hast letztendlich zur Stelle zu sein, wenn der Herr das möchte. Genau. Und du leidest unter seinen Stimmungen und seinen Launen. Ja. Und hast trotzdem bei Fuß zu sein, ne? Ja, leider. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ob ich ganz krass sein soll oder ganz locker oder... Elif, versuch mir bitte mal zu erklären. Ich höre ja solche Geschichten immer wieder. Jetzt ist das völlig egal, aus welcher Nationalität die Leute kommen. Ja. Und ich sitze dann hier und denke mir, wie kann man denn einen solchen Menschen noch lieben, noch lieb haben, der mit einem so umgeht? Es ist mir völlig unnachvollziehbar. Da gibt es, glaube ich, vielleicht für dich nicht also das ist keine Erklärung für dich bestimmt, aber für mich persönlich schon. Zwei Argumente dazu. Das erste, das ist meine erste große Liebe. Und das ist der erste Mal, mit dem ich Geschlechtsverkehr hatte. Und die zweite Erklärung ist, ich bin mehr so romantisch, poetisch und ich bin halt, ich zähle mich zu den Menschen, die nur einmal lieben. Ja, aber umso schlimmer, wenn du romantisch bist und jemand dir so völlig unromantisch begegnet, müsste doch alles in dir kaputt gemacht werden dadurch. Ich nehme mir immer so vor meine Augen so rosane Gardinen, weißt du, die Welt ist heil, die Welt ist schön. Du biegst dir das dann irgendwie so hin? Genau. Und nimmst das gar nicht richtig ernst und wahr, die negativen Seiten? Nein, das Problem ist, ich habe noch ein kleines bisschen Hoffnung, weißt du, weil am Anfang war er nicht so. Aber es geht ja jetzt schon so lange. Ja, 6 Monate ungefähr. Ja, das ist viel zu lange. Vielleicht ist das ja nur eine Phase, denke ich mir manchmal. Manchmal denke ich auch, nein, das kann nicht so sein. Also ich bin mir ganz sicher, ich werde diesen Typen nicht heiraten. Ich habe das Gefühl, dass es keine Phase ist. Ich habe das Gefühl, dass es eine Charaktersache ist. Wenn es eine Charaktersache ist, wieso war er dann am Anfang ganz anders? Verstehe ich nicht, wenn das ein Charakter ist. Ja, vielleicht war er dann noch mehr bemüht um dich und hat nach einer Weile gemerkt, die Kleine habe ich im Sack, ne, mal so laub ausgedrückt, und mit der kann ich jetzt machen, was ich will. Und die hat jetzt einfach bei mir zu sein. Ich kann dir wirklich nur sagen, so von meinem ganz privaten Gefühl auch, lass es nicht mit dir machen. Zieh einen Schlussstrich. Das ist so unwürdig für dich. Für die Beziehung oder jetzt? Wie ein Schlussstrich jetzt? Ein Schlussstrich zu diesem Mann, in dieser Beziehung. Trennung. Das weiß ich eigentlich, dass das der richtigste Weg ist, aber sag das mal bitte meinem Herzen. Ich habe es jetzt deinem Herzen gesagt. Und ich erwarte auch nicht, dass du jetzt sagst, oh ja, klasse, Domian, werde mich jetzt gleich von ihm trennen. Aber manchmal ist es ja gut, solche Sachen oft gesagt zu bekommen. Vielleicht davon ganz außen stehen, ganz neutralen Personen. Das stimmt wirklich. Das hat echt gut getan. Ich kann auch verstehen, wenn du sagst, es ist meine erste Liebe und ich bin romantisch und dass man da lange dran festhält und es immer wieder versucht, dann noch von der guten Seite zu sehen. Aber irgendwann ist das Fass voll. Und irgendwann muss man sagen, nein, so darf dieser Mann nicht mit mir umgehen. Wobei ich nur ganz kurz noch was sagen will, Domian. Als das letzte Mal das passiert ist mit der Handgreiflichkeit, habe ich ihn rausgeschmissen und dann ist er dann wieder an dem Abend sofort wieder gekommen, hat den ganzen Abend nur geweint und da war er zum ersten Mal, denke ich nach Gefühl halt, ganz ehrlich zu mir und hat zu mir gemeint, Elif, ich bin eigentlich nicht so, das weißt du auch, ich brauche dich, ich habe voll Komplexe, ich bin voll brutal geworden. Er hat alles zugegeben, halt seine ganzen Fehler. Und dann meinte er so, wenn du mich verlässt, bringe ich mich um. Ach ja, das ist dann auch wieder schlimm. Darauf kann ich überhaupt nicht. Das ist die plumpste und brutalste Erpressung, die man überhaupt in einer Beziehung ausüben kann. Man sagt, ich bringe mich um, wenn du mich jetzt verlässt. Da sinkt er noch ein paar Stufen weiter bei mir. Weißt du, wenn das vielleicht einmal passiert wäre und er dann weinend vor dir gesessen hätte und hätte sich so erklärt. Das war ja auch beim ersten Mal halt. Ja gut, aber danach nicht mehr. Aber es ist 5-mal passiert insgesamt. Ja, mindestens, also mehr oder weniger. Wie krass geht er denn dann vor? Schlägt er dich ins Gesicht auch? Ins Gesicht, überall hin. Also es war mal so weit, dass ich echt im Krankenhaus gelandet bin. Du warst im Krankenhaus sogar? Ja. Stationär? Ja, nur eine Nacht halt zu untersuchen, ob ich eine Gehirnerschütterung habe oder nicht. Also ich glaube, es erübrigt sich weiter darüber zu reden. Ja. Mann. Das hört sich jetzt total krass alles an, aber mit der Zeit gewöhnt man sich auch. Nein, daran darf man sich nie gewöhnen. Eine Frau darf sich nie daran gewöhnen, dass sie von einem Mann, von ihrem Freund geschlagen wird. Dieses ist eigentlich schon das Argument, wo man sagen müsste, vergiss ihn. Und wenn er noch sonst so nett wäre. Das darf nicht passieren. Und was, wenn er, sagen wir mal, nur nicht angreiflich werden würde und nur zur Kneipe gehen würde und wenn das nur das Problem wäre? Darüber brauchen wir gar nicht reden. Er ist ja nun fünfmal handgreiflich geworden. Ja. Ne? Nicht, was wäre wenn und wie und wo. Du versuchst immer wieder irgendwas zu drehen. Ne? Versuche ich immer, das liegt an meiner Natur, glaube ich, irgendwie. Elif, ich habe dir etwas gesagt und ich habe es auch zu deinem Herzen gesagt. Okay, vielen Dank, Domian. Alles Gute für dich. Vielen Dank. Tschüss. Mach's gut, ciao. Ciao. So, meine Lieben, jetzt ist die Nicola dran. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Wie heißt sie denn? Nicole heißt sie. Immer noch. Ich ja, 31. Wir haben eben schon mal probiert und da war die Akku leer. Nicole. Ja. Wir haben heute ein ganz kleines technisches Problem. Nee, das lag auf meiner Seite. Nein, ich sehe eure Namen hier nicht immer direkt. Deswegen bitte ich um Entschuldigung. Nee, brauchst du nicht. Nicole, 31 Jahre alt. Was ist dein Thema? Mein Thema ist Bigamie. Bigamie? Ja. Ja, füll mal ein bisschen aus. Ja, ich war heute bei der Staatsanwaltschaft und musste meinen noch Ehemann wegen Bigamie anzeigen. Er hat sich also vor 2 Jahren aus unserem Haus, Entschuldigung, verpisst, muss ich so sagen, unter scheinheiligen Gründen. Und ich habe also vor 6 Wochen erfahren, dass er mittlerweile neu geheiratet hat. Obwohl ihr noch verheiratet seid? Wir sind verheiratet, ja. Aha. Und er hat sowohl meiner Schwägerin, die lebt in Amerika, als auch meiner Schwiegermutter, die leider vor 4 Wochen verstorben ist, wahrscheinlich vor Kummer, erzählt, dass ich mich habe scheiden lassen. Wir sind also nicht geschieden und er hat neu geheiratet. Wie hast du das denn rausbekommen, dass er neu geheiratet hat? Das ist ein ganz großer Zufallstreffer gewesen. Ich habe also seit Februar strebe ich das Scheidungsverfahren an, habe also er hatte eine Firma in Luxemburg, habe da Schreiben hinschreiben lassen, habe dann eine EBA-Anfrage machen lassen, was wiederum eine andere Adresse ergab und ich habe ganz per Zufall durch einen alten Freund von mir erfahren, der blöderweise mit der Dame, das wird jetzt kompliziert, mit der mein Mann jetzt mittlerweile verheiratet ist, mal liiert gewesen ist. Also wir wollen das gar nicht so ausführlich zu erklären. Du hast es auf jeden Fall rausgekriegt, dass er wieder neu verheiratet ist und hast ihn jetzt angezeigt. Ja, heute Morgen. Hast du denn noch Kontakt zu ihm? Nein. Nein. Er bedroht mich allerdings jetzt seit letzten Monat. Also es läuft mit seiner jetzigen Frau, ich weiß gar nicht, ob ich das so nennen darf, weil es legal nicht ist. Diese Ehe muss annulliert werden, dass da auch nicht mehr alles so läuft. Und ich habe also jetzt, das ist wirklich ein absoluter Zufall und es ist eine ganz unglaubwürdige Story, einen Freund von mir wieder getroffen, der meinen Mann also kennt und der mit der Dame, mit der mein Mann jetzt verheiratet ist, mal liiert gewesen ist. Und ich konnte das alles also gar nicht glauben. Was hat denn heute die Polizei zu dir gesagt? Nein, ich war nicht bei der Polizei. Ich war schon ich habe ja das Scheidungsverfahren eingeleitet und meine Rechtsanwältin sagte mir, sie gehen gar nicht erst zur Polizei, sie gehen sofort zur Staatsanwaltschaft und erstatten dort Anzeige. Und da bin ich also heute Morgen gewesen. Was droht ihm? Welche Strafe droht ihm? Es wird noch sehr viel mehr auf ihn zukommen, weil ich in der Post, die er irgendwo überall hier so in seinem Büro versteckt hatte, Vorladungen wegen Beihilfe zum Betrug und so weiter gefunden habe. Bigamie droht ihm in jedem Fall 3 Jahre Haft. Wie lange, inklusive eure Ehe, kennst du ihn? Ich kenne ihn jetzt 5,5 Jahre. 5,5 Jahre. Ja. Wie ist dir jetzt so emotional zumute? Furchtbar. Ja, hast du dieses überhaupt irgendwie denken können, dass dieser Mann so drauf ist? Nein. Hast du in all den Jahren nicht irgendwas an ihm bemerkt, was dich stutzig macht? Mich hat stutzig gemacht. Wir waren 2,5 Jahre zusammen und wir haben, also als wir 2,5 Jahre zusammen waren, haben wir geheiratet. Und nachdem wir verheiratet waren, hat er sich irgendwie verändert. Nach der Hochzeit dann? Ja. In welcher Richtung? In welcher Hinsicht? Er war etwas cholerisch, sagen wir mal. Mhm. Ungeduldig, mhm. Unglaublich nervös, was mhm. ich von ihm überhaupt nicht kannte. Mhm. Und Na, jetzt können wir uns vorstellen, warum der nervös geworden ist, ne? Ja. Und was da los ist. Ich stelle es mir also eine sehr große, tiefe, menschliche, schreckliche Enttäuschung vor. Das kann ich dir gar nicht sagen. Ja, das glaube ich. Kann ich dir nicht sagen. Hast du diesen Mann geliebt? Ja, ja. Sonst hätte ich ihn nicht geheiratet. Mhm. Sehr geliebt? Ja. War es eine große Liebe in deinem Leben? Ich hätte ihn sonst nicht geheiratet. Ich wollte nie heiraten. Mhm. Ich wollte nie heiraten. Das ist deine erste Ehe gewesen? Ja, ja, klar. Mhm. Und ich bin die mit 31, nee, Moment, warte mal. Ich habe ihn mit 30 kennengelernt. Ich war 33, als wir geheiratet haben. Wie alt bist du jetzt? Ich habe ein bisschen geschummelt, jetzt habe ich mich selber voll gehört. Ist auch egal, ein bisschen älter ist auch völlig wurscht. Ist auch egal, das ist auch völlig egal. Ich wollte nicht, dass jemand auf die Spur kommt, jetzt habe ich mich selber verraten. Ja. Ich bin jetzt 36, mein Mann ist jetzt 47. Jetzt läuft diese Anzeige, Staatsanwaltschaft ist informiert. Ja. Nun wirst du ja wahrscheinlich mit dem demnächst konfrontiert werden. Muss ich, ja. Mhm. Wie ist dir da zumute? Furchtbar. Mhm. Ich war heute bei der Staatsanwaltschaft, wie gesagt, und ich wusste überhaupt nicht, wie das da vorgeht, ne? Mhm, du wirst da kontrolliert, als wenn du eine Bombe in ein Flugzeug bringen wolltest, ne? Du musst deine Taschen ausleeren, du musst durch eine Schleuse gehen. Also du wirst irgendwann im Gerichtsverfahren ihm gegenüber sitzen. Ja. Und das ist natürlich hart, ne? Das ist hart. Sehr hart. Hat er dich materiell auch betrogen? Materiell? Ich möchte die Summe nicht nennen. Ach, das kommt auch noch hinzu. Wahnsinn. Um wie viel? Nur um es grob einzuschätzen. Also um die 50.000. Das ist eine schwere Lebensniederlage, ne? Ja, sehr schwer. Mhm. Ich weiß, was für mich das Schlimmste ist, weil ich immer so die mit der großen Schnauze und so weiter, dass sich einige Leute da auch die Hände reiben, dass ich mal reingefallen bin. Ne? Ich hätte es nie geglaubt. Und ich habe jetzt. Und das ist das, was mir heute auch so wahnsinnig schwer war, auch bei der Staatsanwaltschaft. Mhm. Das war also ein sehr netter Mann, der mich da behandelt hat, hätte ich fast gesagt, der mit mir das alles durchgesprochen hat. Ich durfte den Zeugen, den ich kenne, mit dem ich mittlerweile liiert bin, nicht nennen. Das ist klar, sonst würde er seinen Job verlieren, weil er mir so viel Informationen gegeben hat, die ich ansonsten gar nicht hätte haben dürfen. Also du hast aber im Moment jemanden, der dir so ein bisschen zur Seite steht, habe ich das gerade ohne gehört? Ihn hätte ich es nicht geschafft. Ja. Ich hätte es nicht geschafft. Nicole, möchtest du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte sprechen? Darf ich dir noch eins dazu sagen? Es ist, sind noch Sachen da aufgetaucht, dass mein noch Ehemann, ich nenne ihn jetzt so, Post von mir unterschlagen hat, dass ich seit 1994 nicht mehr krankenversichert bin. Er hat keinerlei Beiträge für mich bezahlt. Ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich das gehört habe. Ich laufe seit 94 ohne Krankenversicherung, also ohne das zu wissen. Bricht wirklich eine ganze Welt zusammen. Ganze Welt ist eingebrochen. Das kann ich dir sagen. Liebe Nicole, für die nächste Zeit. Super viel Kraft, die wirst du brauchen. Aber du hast ja eine Stütze, das ist schon mal ganz gut. Ich habe mehrere, Gott sei Dank. Ja, und ich biete dir jetzt an, vielleicht tut das auch ganz gut, vielleicht mit Elke noch ein paar Worte zu sprechen. Fällt mir gut. Ja, dann leg mal auf und die Elke ruft dich gleich an. Ich danke dir, Domian. Alles Gute, Nicole. Alles Gute für dich. Danke, ja? Tschüss. Ciao. Jetzt ist Iris dran und Iris ist wie alt? 19. Morgen, Domian. Ja, guten Morgen. Hi, dein Hi. Thema. Mein Thema sind kosmetische Operationen. Kosmetische Operationen? Ja. Hast du solche schon an dir machen lassen? Ja, ich habe mir, mich in Sommerferien das Messer gelegt. Warum? Ich hatte was, das nennt sich extreme Mama-Asymmetrie. Das heißt, meine eine Brust war ungefähr doppelt so groß wie die andere. Mhm. Und ich habe mir dann eben den Busen operieren lassen. Mhm. Also das war wirklich nötig? Das war nicht irgendein Schnickschnack? Irgendwas kosmetischen Schnickschnack? Also du hast ja keine Dolly Buster Sachen bauen lassen. Die Krankenkasse hat das auch übernommen, also es war wirklich nötig. Mhm. Ich habe da psychisch total drunter gelitten und ich hatte auch schon Rückenschmerzen. Ich bin kaum noch zum Sportunterricht gegangen. Ich war jahrelang schon nicht mehr schwimmen und all solche Sachen. Das war wirklich furchtbar. Sag doch nochmal, ist glaube ich gerade ein bisschen untergegangen. Nochmal so die Proportionen, damit wir uns das gut vorstellen können. Der eine Busen war wie groß und wie groß war der andere? Also ich kann das jetzt in Zentimetern sagen, aber... Ja, so, sag's mal so ungefähr oder... Also, wenn ich jetzt in Körbchengrößen sagen würde... Ja, sag's in Körbchengrößen, war rechts ungefähr B und links A. Mhm, so in etwa. Mhm, mhm. damit hast du dich jahrelang rumgeschlagen. Mhm. Ja. Über 3 Jahre. Über 3 Jahre. War dann die Entscheidung, zum Chirurgen zu gehen, war das schwierig für dich? Nee, das war eigentlich nicht schwierig, weil ich habe eine Freundin, die hat sich vor einem halben Jahr den Busen verkleinern lassen, weil sie auch schon unheimlich Probleme damit hatte. Und ich habe lange mit ihr darüber geredet und danach stand für mich eigentlich der Entschluss absolut fest, dass ich das mache, wenn die Kassen das übernehmen. Wie sieht's jetzt aus? Super. Super. Es ist super geworden. Sogar der Professor, der mich operiert hat, der war hellauf begeistert, weil als ich mich bei dem vorgestellt habe und der sich das Ganze angeguckt hat, das Erste, was der gesagt hat, war schwierig, sehr schwierig, aber machbar. Warum schwierig? Ja, weil es eben wegen dem Größenverhältnis erstmal sehr schwierig war. Und dann habe ich auch ein sehr schwaches Bindegewebe, das heißt also Klartext, das hing alles und so. Und das war von der Form her sehr schwierig, das hinzukriegen. Mhm. Und jetzt ist ja selbst der Professor richtig, begeistert davon. Ja. Jetzt beginnt ja für dich wahrscheinlich, oder ist für dich, hat ein ganz neues Leben begonnen, ne? Absolut, ja. Ja. Keine Angst mehr rauszugehen, Schwimmbad, nee. alles ganz alles neu. Alles weg. Ja. Hattest du deshalb auch Probleme mit Jungs, dass du aus Komplexen dich gar nicht an Jungs reingetraut hast vorher? Ja, das war schon ein bisschen schwierig. Also ich hatte einen Freund vor der OP, aber das war sehr schwierig alles. Also irgendwie eine sehr verkrampfte Situation. Mhm. Hinterher ging das ein bisschen, als ich ihn ein bisschen länger kannte, aber... Mhm. Irgendwie blieb das doch immer im Hinterkopf. Hattest du dann, ich könnte mir vorstellen, dass man sich dann in intimen Situationen schlichtweg schämt, ne? Mhm. Hat der Freund sich dazu mal geäußert, dass er gesagt hat, entweder mir gefällt es nicht so gut oder es ist egal? Er hat das eigentlich akzeptiert. Mhm. Also ich habe ihm das auch gesagt, er hat gemerkt, dass ich dann immer ein bisschen komisch wurde, wo wir uns irgendwie näher kamen und abgeblockt haben. Und dann hat er mich irgendwann mal gefragt, was ist eigentlich mit dir? Und dann habe ich ihm das erzählt und er hat das eigentlich so ganz gelassen aufgenommen. Ist er jetzt immer noch dein Freund? Nee. Ist aber aus ganz anderen Gründen aus meiner Sicht. Ach so, ja. Ja, tolle Sache. Und die Krankenkasse hat das mit übernommen, ja, die Kosten. Mhm. Ja. Iris, schön, dass du angerufen hast. Ja. Tolle Sache. Alles Gute weiterhin. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, jetzt haben wir noch Vicky. Und Vicky ist 30 Jahre alt. Ja, hi. Vicky, jetzt haben wir nicht mehr lange Zeit, aber wir versuchen das. Okay, ich mache das ganz schnell. Ja. Es geht um den Anrufer, der vorhin bei dir am Telefon war und erzählt hat, dass er Frauen demütigt. Ja. Ich habe das Gefühl, dass er ein gesteigertes Interesse an Sadomasochismus hat und dass er das vielleicht ausleben sollte mal. Und zwar im Sinne von, wenn er schon meint, er müsste Frauen irgendwie dominieren, dann soll er das doch mit Frauen machen, die darauf stehen. Die dominiert werden wollen? Im Rahmen, es gibt in jeder größeren Stadt irgendwie Partys. Und dann soll er da doch mal hingehen und gucken, weil ich denke... Also so ein Interesse, nur weil man ein Buch gelesen hat, irgendwie so ein Interesse, da irgendwie das mal auszuprobieren, ist halt beim Mann, der eigentlich für Blümchensex, also in Anführungsstrichen normalen Sex, nur konstituiert ist, ist es überhaupt nicht interessant. Mhm. Also interessant war ja, dass da sexuell überhaupt nichts abgelaufen ist. Dennoch könnte es ein Indiz in diese Richtung sein, ne, die du mal genannt hast. Ja, klar. Also das ist ganz oft so, dass es auch um psychische Demütigung geht. Das ist nicht immer nur sexuell. Wie kommt das jetzt auf? Bist du Fachfrau in diesen Sachen? Ja, so ein bisschen. Wie kommt das? weil ich in der Szene arbeite. Ja. Und dadurch auch viele Leute kenne und so Hintergründe mit vielen Menschen mich unterhalte. Und ja, das ist einfach ganz, was ich so bei Ihnen denke, das ist ganz typisch. Es gibt einige, die erkennen es einfach nicht. Und vielleicht ein interessanter Tipp noch für ihn. Ja, danke, also, dass obwohl, du das ich muss dazu noch sagen, dass ich es immer scheiße finde, irgendwie eine Ehefrau oder eine Freundin zu betrügen. Ja, natürlich, da gibt es gar nichts zu reden. Also sollte er vielleicht mit ihr mal drüber reden. Unbedingt. Danke für deinen Anruf. Okay. Tschüss, Vicky. Ciao. So, meine Lieben, das war's diese Woche von Domian. Hier sind meine Namen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Leuten im Hintergrund, bei Gerald Baas, bei Wolfram Spikowski, bei Silvia Liebsch, Jeanette Krause, Heike Schmidt, Axel Rottländer, Mathilde Kohl, Elke Büchter. Unsere Themen nächste Woche heißen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch plötzlich behindert und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Testamente. Und jetzt noch ein ganz kleiner Hinweis in eigener Sache. Der, um den es jetzt geht, der sitzt mit seiner Liebsten im Moment zu Hause und guckt sich diese Sendung an. Sein Name ist Tom Bildhauer. Er ist ein enger Mitarbeiter hier in unserem Team und er hat heute Geburtstag. Und ich möchte ihm recht herzlich von dieser Stelle aus gratulieren. Alles Gute, viel Glück, Tom. Das war's für diese Woche von uns, von Domian. Ich freue mich auf euch. Wir sind in der Nacht von Montag auf Dienstag wieder da. 1 Uhr, Radio 1 live und WDR Fernsehen. Macht's gut. Bye, bye. Ciao.